بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, die Fälligwerdende. Was ist die Fälligwerdende? Und was lässt dich wissen, was die Fälligwerdende ist? كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Die Thamud und die Aad erklärten das Verhängnis für Lüge. Was nun die Thamud angeht, so wurden sie durch den übermäßigen Donnerschlag vernichtet. Was aber die Aad angeht, so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet, den er entscheidende 7 Nächte und 8 Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Da hättest du in ihnen die Leute auf dem Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme hohler Palmen. Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Und es begingen Pharao und wer vor ihm war und die umgestürzten Städte vergehen. So widersetzten sie sich den Gesandten ihres Herrn. Da ergriff er sie mit stärker werdendem Griff. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt, trugen ja wir euch auf dem fahrenden Schiff, um es für euch zu einer Erinnerung zu machen. Und damit es von einem jeden aufnahmefähigen Ohr aufgenommen wird. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden, an jenem Tag dann trifft die Stunde ein, die eintreffen wird. Und der Himmel spaltet sich, so dass er an jenem Tag brüchig wird. Und die Engel befinden sich an seinen Seiten. Und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag 8 tragen. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt. Nichts von euch wird verborgen bleiben. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Was aber jemanden angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen: O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden! Und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. O wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nicht nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfülle. Nehmt ihn und fesselt ihn dann. Hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgewaltigen, zu glauben und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten. So hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise außer Jauche, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Nein, ich schwöre bei dem, was ihr seht, und dem, was ihr nicht seht. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Das sind nicht die Worte eines Dichters, wie wenig ihr glaubt. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers, wie wenig ihr bedenkt. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten. Und niemand von euch hätte uns dann von ihm abhalten können. Er ist wahrlich eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen. Und wir wissen wahrlich, dass es unter euch Leugner gibt. Und er ist wahrlich ein Grund zum Gram für die Ungläubigen. Und er ist wahrlich die reine Gewissheit. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn.